Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 610 Drosseln für Bratpfannen. Ja, ich wollte eigentlich schreiben I break for pens, das war dann nicht so treffend. Aber ja, Drosseln für Bratpfannen, da sind wir wieder bei dem vorherrschenden Thema heute im Android-Bereich, man glaubt es kaum. Wenigstens hatten wir mal ein Thema. Und zwar das Problem mit den Galaxy-Geräten, mit dem Samsung Galaxy-Geräten, dass die eben hier, Benchmarks manipulieren und dann auch drosseln, um eben die Überhitzung des Prozessors zu verhindern. Das heißt, nicht nur, dass man versucht, bei den Benchmarks zu betrügen, nein, dann schaltet man auch noch zusätzlich die versprochene Leistung herunter, um eben hier die Überhitzung der Bratpfanne Snapdragon 8 Gen 1 zu verhindern. Ich hab's ja gesagt, ne, das wird noch Konsequenzen haben und ich habe mir das hier noch angeguckt diese Woche, auch noch mit weiteren Benchmarks. Das möchte ich aber jetzt gar nicht weiter ausbreiten. Ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen und jetzt schreiben auch andere Tech-Medien, dass die MediaTek-Prozessoren momentan deutlich überlegen sind, leistungstechnisch und ja auch wärmetechnisch. Ja, und das noch ganz ohne dieses herunterdrosseln. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es gibt einmal ein Herunterdrosseln beim Prozessor. Das heißt, einen Sicherheitseinbau. Ja, sowas hat auch der Raspberry Pi. Wenn der Prozessor zu heiß wird, dann schaltet er quasi herunter, sodass die Leistung reduziert wird und damit kühlt sich der Prozessor recht schnell wieder ab. Ja? Und dann hat man eben so ein stetiges abdrosseln, normal, und das vermindert natürlich die Leistung deutlich. Und das erklärt auch, warum bei Hochleistungsaufgaben, dort wo ja die Prozessor-Power benötigt wird, dass da dann eben der Prozessor, der zu heiß wird, zu schnell zu heiß wird, dass der dann natürlich im Nachteil ist. Ja. Auch der MediaTek-Prozessor hat so eine automatische Drosselung drin, um zu verhindern, dass der Chip kaputt geht. Ja. Das ist eigentlich heutzutage schon Standard. Nur, dass diese Drosselung quasi im Normalbetrieb und auch beim Hochleistungsbetrieb quasi nicht ausgelöst wird. Nur wenn ganz extreme Sachen zusammentreffen, hohe Außentemperatur, Ladenetzteil ist angeschlossen und noch maximale Leistung vom Gerät wird angefordert. Da kann es dann natürlich auch da passieren, dass es etwas heruntergeht. Aber ansonsten muss man sich das mal vorstellen, dass es selbst mit den Snapdragon der vorherigen Generation eigentlich ohne besondere Kühlmechanismen überhaupt nicht möglich war, zu laden und zu spielen gleichzeitig, ohne dass da die Leistung reduziert wurde. Ja. Auch das ist ein Aspekt, den man eben immer wieder beachten muss. Ja, und da sprechen wir aber nicht davon, sondern wir sprechen davon, dass Samsung eben nochmal eine Drosselung auf Softwarebasis eingeführt hat, um nicht nur den Prozessor weiter zu kühlen, sondern um auch angeblich Akku zu sparen. In der Tat denke ich aber, dass es das Hauptproblem war, den Prozessor kühl zu halten, denn wer will schon ein 60 Grad heißes Handy in der Hand halten? Die Samsung Galaxy-Geräte hatten halt das Problem, die müssen auch, sagen wir mal, einen bestimmten Formfaktor einhalten. Während man bei Gaming-Phones, ja, da macht man halt mal eine aktive Kühlung mit einem Lüfter, mit einem richtigen Ventilator dran. Ja, es ist tatsächlich so, ist ja eigentlich schon ein Hohn, aber okay. Und dann läuft das Gerät noch einigermaßen länger, bis es eben abdrosselt. bei Games. Ja. Aber sowas ist eben bei einem Galaxy-Standardgerät nicht möglich. Weil, stell dir mal vor, das Teil wäre ein bisschen dicker, da wären ja die Leute entrüstet. Ja. Nicht, dass ich das gutheißen würde. Ich bin für dickere Handys, mehr Leistung, mehr Akku, Akku auswechselbar, ja, und dann geht das. Ja, aber ja, andere Leute, die fangen an zu weinen, wenn das Telefon 0,1 Millimeter dicker ist als das alte und dann ne, so, das ist ja Schrott, das kann man ja nicht gebrauchen, das ist ja uralt. Blablabla. Tja, ich weiß auch nicht, irgendwie falsche Voraussetzung. Stattdessen, ja, okay, lieber Taschenwärmer, ja, im Winter kommt's gut, ne? Taschenwärmer da in der Tasche, das ist nicht schlecht. Nur im Sommer wird's vielleicht ein bisschen ungemütlich dann. Aber wie auch immer, das Galaxy Tab S8 ist jetzt auch bei Geekbench rausgeflogen, weil auch hier der Benchmark offenbar fehlerhafte Werte liefert. Ja, also auch das Galaxy Tab S8 Ultra ist davon betroffen. Hat mich ehrlich gesagt doch schon etwas verwundert. Ja, und hier, naja, es gibt ja grundsätzliche Sachen. Übrigens beim S22, ja, wird auch der Exynos 2200 Prozessor verwendet. Der wird meines Wissens nach nicht ganz so heiß, aber auch ziemlich warm. Auch der ist also von diesem Hitzeproblem betroffen. Aber es gibt ja auch ein S22 mit dem Snapdragon. Und ich denke, da ist auch das Problem festgemacht. Ja, weil man wollte die gleiche Software auf allen S22 haben. Beim Galaxy Tab, das kommt sowieso mit einem Snapdragon 8 Gen 1. Und da muss man dann eben sehen, wobei hier, wie gesagt, das jetzt um die Benchmarks geht, die offenbar eben nicht ganz korrekt sind. Ja. Und es ist wirklich es ist eigentlich unglaublich, ja, was dieses Drosselungssystem hier alles für Sachen produziert. Und deswegen, also auch niedrigere Werte sind da durchaus möglich, je nachdem, wie das Gerät konfiguriert ist. Ja. Mit dieser Drossel. GOS nennt sich das Ganze. Und deswegen sagt Geekbench, also hier ist nichts zu wollen. Also auf der einen Seite werden hier falsche Benchmarks, Benchmark-Werte ausgegeben, weil eben das Gerät dann sozusagen die Benchmarks verfälscht. Auf der anderen Seite auch sogar noch weniger Punkte erreicht wird, weil hin und wieder der GOS, also dieses Optimierungssystem da zuschlägt. Also die Werte sind überhaupt nichts wert. Da ist nichts, was man sagen kann, okay, das, ne, das ist gut. Sondern da ist eben keine aussagekräftige Bewertung möglich. Und deswegen hat Geekbench das rausgeschmissen aus seinem Index. So sieht es aus. Es ist wirklich, also ich glaube, das ist wirklich noch nie so passiert bei einem so großen Anbieter, soweit ich weiß. Ist schon heftig. Übrigens, weil ich eben gerade gesagt habe, die Geräte lieber ein bisschen dicker machen, auswechselbare Akku. Die EU verlangt die Rückkehr der Smartphones mit auswechselbaren Akkus. Und das finde ich richtig gut. Ich pfeife nämlich darauf, ob das Gerät etwas dicker ist. Aber wenn man den Akku auswechseln kann, ist es immer zum Vorteil. Ja, ja, ich weiß. Viele, wie ich auch, haben bisher eigentlich das Problem nicht gehabt. Weil noch bevor der Akku kaputt gegangen ist, ist in der Regel ein neues Smartphone da. Und dann braucht man den Akku, eigentlich auch nicht auszutauschen. Dennoch, letztens ist mir das passiert beim Pixel 1, ja, beim Original Pixel. Das Ding funktioniert noch. Und das kann ich wunderbar als Offline MP3-Player, so, ne, zum Einschlafen, ne, so ein Hörspiel oder so, nutzen. Ja, geht nicht. Weil der Akku ist wirklich komplett hin. Mit Powerbank anschließen, permanent über Nacht. Nee, also ne, einmal, ich drehe mich einmal rum, dann reißt die Powerbank raus und dann geht das Smartphone aus. Ja, oh, also nee, das geht gar nicht. und ja, von daher ist es natürlich schon ärgerlich. Ja, auch andere Geräte, ich sehe, dass einige Leute Probleme haben, die verstehen nicht oder die nehmen das nicht ganz so ernst, weil sie eben auch das Gerät nicht so hoch bewerten. Ja, oh, ist ja nur ein Handy oder so, ne? Dass sich der Akku eben nicht entladen darf. Das ist das Schlimmste, was passieren kann beim Lithium-Ionen-Akku. Ich bin immer wieder entsetzt, dass hier immer wieder zu lesen ist, dass man den Akku nicht so voll laden soll, nicht über Nacht laden soll, dann hält er länger. Diese Erfahrung kann ich überhaupt nicht teilen, aber überhaupt nicht. Ich habe meine Geräte eigentlich immer über Nacht vollgeladen, 100% und teilweise 80% Akku, ne, abends angeschlossen, die 100% waren gleich erreicht. Und dann war es die ganze Nacht am Ladegerät. Manchmal habe ich es auch noch vergessen, ne, bis vormittags. Oh, ich habe mein Handy noch nicht eingeschaltet, ne? Zack. Und ja, kein Problem. Aber Leute, einmal, nur ein einziges Mal, den Akku vergessen zu laden, das Gerät schaltet sich aus. Dann hat man nicht die Möglichkeit, sofort das Gerät zu laden und nach ein paar Stunden kann das Teil schon anfangen, sich Tiefen zu entladen und das war's dann mit dem Akku. Das ist jetzt schon bei Leuten, die ich kenne, dreimal passiert. Einmal 0%, nicht sofort angeschlossen, Akku kaputt. Und das macht sich dann bemerkbar, man lädt den und merkt dann, oh, hab noch so 1,5 Stunden Standby-Zeit, dann geht der Akku aus. Das war's dann mit dem Akku. Ende. So, das ist die Realität. So sieht es aus. Und das wird anscheinend komplett ignoriert. Gut, wenn es denn so sein soll. Ich hab ja da schon die Vermutung dahinter, dass in Wirklichkeit diese Artikel irgendwo die Leute dazu animieren soll, das sind doch wieder mehr Handys zu kaufen. Ja. Weil, ich weiß nicht, warum man den Leuten empfehlen sollte, man soll den Akku nur auf 80% halten. Dann ist die Chance, dass es sich früher zu weit entlädt, noch größer. Sehe ich nicht. Ja. Hier, Laptop-Akku. Ja, 10 Jahre läuft der Laptop fast immer nur am Stromnetz. Ja. Strom raus, läuft noch wunderbar für das Alter. Über die Hälfte Kapazität. Super. Super. Ja. Einmal ein Laptop-Akku tiefen entladen, das war's. Müll. Einfach nur Müll. Ja. Passiert beim MacBook Pro. Ja, ja. Einmal, ne, neuen Laptop bekommen. MacBook Pro wird nicht mehr benutzt. Akku vergessen rauszumachen. Eine Woche später eingeschaltet oder waren es 2 oder 3 Wochen, ja. Akku war tiefenentladen, Akku kaputt, Ende. So, ganz einfach ist es. Ist gut, ich schweife schon wieder ab. Und wenn dann so ein Akku mal kaputt ist, kann ja mal passieren, ja. Was macht man heutzutage mit den Handys? Ja, das war's dann mit dem Handy. Reparieren lohnt sich oft nicht. Manchmal ist es auch gar nicht möglich. Gerät, wenn es zu alt ist, wenn du hast Google Pixel, gibt es noch nicht mal mehr die Ersatzteile dafür. Und selbst wenn man die bekommt, ist das mit einem solchen Riesenaufwand verbunden, dass man das selbst gar nicht machen kann. Und eine Werkstatt, wo man so ein altes Gerät abgeben kann, den muss man auch erstmal finden. Ne? Und wenn, dann wird es teuer. Also, was macht man? Gerät weg. Nutzt man nicht mehr. Schade. Und damit das eben nicht passiert, hat eben die EU jetzt tatsächlich hier was auf den Weg gebracht. Die möchte es jetzt tatsächlich durchsetzen, nur noch Geräte mit austauschbarem Akku. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Das war früher Standard. Das war auch ein Kaufgrund. Ja. Und ich finde, das sollte wieder ein Kaufgrund sein, denn wir haben ein Problem auf diesem Planeten. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen. Das heißt, jedes Gerät, das länger benutzt werden kann, ist ein gutes Gerät. Und das sag ich, ja, der ja auch Hightech-Fan ist und immer eigentlich das Beste vom Besten, was die Hightech zu bieten hat, haben will. Ja. Aber die Strategie, die ich hier angesetzt habe, die hat sich ja bewährt. Ich kaufe mir das beste Gerät, das auf dem Markt ist, und dann kann ich das auch seine Laufzeit über nutzen. Außer der Akku geht kaputt. Dann natürlich nicht mehr. Oder es gibt kein Update. Ja, das sind die zwei großen Sachen. Also meistens ist es entweder der Akku oder dass es keine Software-Updates mehr gibt. Und damit ist natürlich der Betrieb vom Gerät nicht mehr sicher. Und dann muss eben ein anderes gekauft werden. Diese zwei Sachen muss man angehen. Und da ist die EU dran. Und jetzt eben auch, also mit den Updates ist sie ja schon dran. Und mit den Akkus ist sie jetzt auch dran. Und ich finde, das ist ein gutes Ding. Mir wäre es recht, wenn 5 Jahre Software-Update und dann würde auch diese Akkupflicht wirklich Sinn machen, denn nach 3-4 Jahren, da wird es mit dem Akku schon ein bisschen kritisch. Ja? Da merkt man auch eventuell, dass er die Kapazität verliert. Ja, also vielleicht dann nur noch 70% oder so, oder je nachdem, wie man gepflegt hat. Das heißt, ob man immer vollgeladen hat und nie weit entladen hat, ja, wird sich dann zeigen, wie gut der Akku dann eben ist. Und dann könnte man eben einen neuen Akku einsetzen und könnte das Gerät dann noch weiter benutzen, so lange, bis es dann tatsächlich keine Updates mehr gibt. Und statt 2 Jahre, 5 Jahre ein Handy zu benutzen, wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Das würde ja bedeuten, dass man den Müll, quasi den Elektronikmüll, fast um die Hälfte reduzieren könnte. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Plus zusätzlich noch, wie ich das immer mache, die Geräte noch weiter benutzen für verschiedene Aufgaben, bis sie dann letztendlich überhaupt nicht mehr tragbar sind. Aber da kann man schon eine ganze Zeit lang noch mit herumbasteln. Und momentan ist, wie gesagt, als bei mir als MP3-Player für abends noch was zu hören, immer noch das Sony Galaxy Tablet Z3 Kompakt im Einsatz. Und klar, die Android-Version ist da, oh Gott, sprechen wir nicht davon, ne? Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr schade, dass ich das Pixel jetzt nicht nehmen kann und damit das Galaxy Tab ersetzen kann. Und somit könnte ich das Galaxy Tab dann quasi komplett offline nehmen und dort zum Beispiel Bilder und Ähnliches drauf machen, um das dann noch als digitaler Bilderrahmen zu benutzen. Ja, das wäre eine schöne Sache. Aber solange natürlich hier kein Ersatzgerät als MP3-Player vorhanden ist, kann ich das natürlich auch nicht mit dem Bilderrahmen machen. Ihr seht, man kann Geräte immer weiter verwenden. Für irgendwas ist immer Platz. Und wenn das Gerät unsicher ist, kann man eben das noch als digitalen Bilderrahmen benutzen oder Ähnliches. Man kann es auch im Internet, man sperrt zum Beispiel den Internetzugang auf dem Gerät. Das ist möglich über den Router. Und somit kann das Gerät nur noch intern, im internen Netz agieren. Und damit könnte man dann zum Beispiel den Heimserver steuern, immerhin auf NAS-Platten zugreifen und so weiter. Zum Beispiel als digitaler Bilderrahmen wunderbar zu machen. Ja. Und es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, was man da tun kann. Ja, OnePlus sucht nicht nach Anwendungsmöglichkeiten. OnePlus sagt, wir wollen das schnellste Gerät beim Laden. Ja, super. Ich weiß, es geht weiter. Der Wahnsinn wegen den Ladegeschwindigkeiten geht weiter. Oppo und Realme hat ja vor kurzem seine unglaublichen 120 Watt Fast Charging Technologie vorgestellt. Wahnsinn, ja, 120 Watt. Da brutzelt der Akku. Ja. Aber OnePlus hat gesagt, wir quälen den Akku noch stärker. Ja. wir hauen 150 Watt rein. Und damit kann man den Akku vollladen in 14 Minuten. Ja, für die Leute, die überhaupt irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt nichts mehr raffen oder so mit dem Laden irgendwie, ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund sein könnte, warum man das benötigt, aber okay, gut, es ist jetzt mal in, ja, und jetzt ist es 150 Watt. Wow, noch schneller. Und Akkulebensdauer, weiß nicht, wird sich dann erst zeigen. Bei den Geräten, wenn die dann so 2 Jahre im Einsatz sind, wie viel Akkus da dann kaputt gehen. Eile mit Weile, das ist mein Motto. Ein altes 2,4 Ampere maximal Ladegerät, Multiladegerät mit verschiedenen Anschlüssen und wunderbar, so funktioniert es mit dem schonenden Laden des Akkus. Über Nacht, Mensch. Ja, ja, genau. Gut, endlich ist es möglich. Mit einer Smartwatch von Fossil. Statt den Google Assistant jetzt den Alexa Assistant zu benutzen. Yay, cool. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ihr wisst ja, ne, ich bin ja voll und ganz auf Amazon Echo umgestiegen und damit ist es jetzt möglich. Die Uhr, die kann man jetzt eben auch benutzen mit dem Amazon Echo oder mit der Echo-Funktion oder Alexa-Funktion von dem Smartphone. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und ja, ich meine, was bietet Fossil an Smartwatches? Ja, genau, das ist eben das Problem. Erstmal braucht man dafür eine Generation 6 Smartwatch von Fossil. Ja. Da ist dann eine Wear OS drauf. Das ist natürlich ganz gut für eventuell Software und so weiter und so weiter. Nicht so gut für die Ausdauer bei dem Gerät. Also ich bin da eigentlich schon ein bisschen verwöhnt, jetzt hier meine Honor Pro, die kommt also locker 2 Wochen weg, also locker. Ich könnte es auch 3 Wochen ohne Aufladen benutzen, ja, kein Problem. Und wenn ich da dann denke, auf einmal nur noch so ein paar Tage zu haben, das ist, also, ja, ich meine, man ist ja schon faul, ne? Das ist schon faul. Und, naja, also bei einer Smartwatch kann ich es auch verstehen, wenn man nicht so oft aufladen möchte, weil in dem, gerade wenn man das zum Beispiel nutzt für Überwachung, ja, Herzfrequenzüberwachung und Schritte und so weiter, wenn man die beim Laden hat, wird das natürlich nicht gemessen. Ja, und das nervt dann auch. Tja, aber immerhin für mich ein ganz klares Plus jetzt, dass auch Amazon Alexa mit hier benutzt werden kann und hier steht es auch auf der Webseite drauf. Das ist also ganz offiziell. Alexa Built-In heißt die Aktion ja. So, und jetzt ist er angegangen, ne? Ist halt so. Ja. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ja, okay. Alexa, stopp. So. Entschuldigung, wenn jetzt bei euch irgendwas herumgegangen ist. Ich hoffe, ich denke dran, editiere es raus hier. Sorry, falls ich es nachher vergesse. Bin ein bisschen neben mir heute. So, dann kommen wir mal gleich zu dem nächsten Thema. Samsung entschuldigt sich dann auch für diese Galaxy hauptsächlich S22 Drossel-Probleme. Ja, und zwar hat er sich so richtig entschuldigt und ich meine, das muss man ihm schon zugute halten. Er versucht jetzt da nicht das Problem irgendwie wegzureden oder zu ignorieren, sondern hier wird's klar und hier wird auch endlich mal klar und deutlich gesagt, dass es eben, weil es manche Fanboy-Seiten so wohl geschrieben haben, dass es ja sowieso nur Spiele betreffen würde. Das ist falsch. Ja? Über 1000 Apps und Games, Aber auch eben, wie gesagt, Apps sind davon betroffen, von dieser Drosselung, ganz klar. Und deswegen gab es da auch dahingehend keine Entschuldigung, also keinen Versuch, das irgendwie zu relativieren von dem Chef. Und deswegen finde ich das auch okay, so wie er das gemacht hat, und hat sich aufrichtig entschuldigt dabei. Und man wird auch weiterhin darauf achten, dass es nicht nochmal passiert. Update ist ja schon quasi raus. Allerdings, meiner Meinung nach, müsste dieses Update on default die ganzen Drosselungen rausnehmen und die quasi zu einer Opt-in-Funktion machen und nicht zu ein Opt-out ermöglichen. Also was man jetzt gemacht hat, ist durch dieses Update, ist, man gibt dem User jetzt die Möglichkeit, diese Drossel abzuschalten. Das finde ich aber nicht okay. Denn ein unbedarfter Nutzer weiß oft von dieser Drosselung nichts und hat dann eben ein Gerät, das nicht den Leistungsdaten entspricht, für wie er das gekauft hat. Und daher muss es andersherum sein, dass das Handy darf nicht drosseln und die Drosselung kann man aktivieren bei Bedarf. Wenn man dann sagen will, nein, mir ist wichtiger, dass ich mir wegen der Bratpfanne nicht die Finger verbrenne, ja, oder ist nicht so wichtig, dass ich so ein Smartphone habe, wo Apps vernünftig nutzen kann, ein High-End-Smartphone. Ich will lieber das Gefühl haben, dass ich ein altes Smartphone habe, wo das alles noch nicht ganz so schnell funktioniert und dann kann ich das ja anschalten. Ne? Ja, so ist es nämlich. Ich bin da absolut, es ist auch diese Energiespardinger, dann, wisst ihr, warum ich die nie benutze, so Energiespar Funktionen? Weil ich dann das Gerät nicht mehr so nutzen kann, wie ich das eigentlich gekauft habe. Ja? Ich meine, hallo, dann werden die Hintergrunddienste ausgeschaltet, alles runtergetaktet. Ja, dann brauche ich auch kein Smartphone mehr. Ich habe schon mal gesagt, dann nehme ich mir lieber so ein 0815 Normalphone, gibt es immer noch, ja, 2 Wochen Standby-Zeit, null Problemo und kein Problem, ja, aber wenn ich diese Funktionen, aber das mache ich nicht, weil ich will ja die Smartphone-Funktion haben, ich will ja die, ich meine, wir telefonieren heutzutage noch mit seinem Smartphone und von daher möchte ich dann eben auch diese Funktion nutzen und dann nützt mir das überhaupt nichts, wenn ich statt hier sage, Batterie sparen. Versteht ihr, das bringt gar nichts, wenn dann meine Nachrichten nicht mehr ankommen in Echtzeit, weil ich hier auf Batteriesparmodus gesetzt habe, dann kann ich es doch gleich ganz ausschalten. Es bringt mir gar nichts. Gut, wie auch immer, weiter geht's. Auf jeden Fall schon mal gut, dass er sich entschuldigt hat und es auch offen eingestanden hat, dass hier Samsung Mist gebaut hat mit der Drosselung und deswegen immerhin das schon mal dafür eine Achtung für den Chef dort. Android 12 gibt es jetzt für das LG Velvet. Und jetzt denke ich, Moment mal, hat der nicht gesagt, LG macht keine Smartphones mehr? Ja, richtig. LG macht also seit Anfang 2021 keine Smartphones mehr. Ende. Smartphone-Programm eingestellt. Warum? Hat sich nicht gelohnt. Das heißt aber nicht, dass sie auch den Support eingestellt haben für die bereits verkauften Smartphones. Und auch das muss man LG anrechnen. Das haben sie auch schon angekündigt. Jetzt lassen sie den Worten auch Taten folgen und haben sogar das LG Velvet nicht nur mit einem Sicherheitsupdate oder so versehen, sondern auch tatsächlich ein Android 12 Upgrade auf den Weg gebracht. Und es ehrt natürlich auch LG, dass sie mit quasi die Bestandskunden weiterhin versorgen mit Updates, obwohl sie eigentlich mit dieser Sparte ja keinen Gewinn mehr machen können. Also es bringt auch nichts mehr. im Prinzip könnten die sagen, es ist uns doch egal, ja, weil diese Kunden, die kaufen ja kein neues Smartphone mehr von uns, weil die kaufen ja eh keins mehr von uns, weil wir haben ja keine mehr. Aber sie wollen eben doch, dass die Marke LG eben nicht beschädigt wird und bieten deswegen diesen guten Kundenservice an. Ich finde, das ist muss wirklich Achtung hervorbringen, dass die Firmen sowas machen. Aber ich glaube, sowas gibt es auch nur noch bei südkoreanischen, japanischen Firmen, diese Haltung unter dem Motto, ja, auch wenn wir dadurch Verluste schreiben, wir sind für unsere Kunden der Ansprechpartner und wir geben unsere Kunden nicht auf. Ja. Gerade bei den japanischen Unternehmen ist es unglaublich, was dort abgeht, teilweise. Also da werden Dienste angeboten, wo klar ist, dass die nicht gewinnmäßig arbeiten können und zwar nie mehr gewinnmäßig arbeiten können. Und trotzdem werden diese Dienste aufrechterhalten, weil man eben sagt, ja, aber die Ehre und der Name unserer Firma ist wichtiger als der Gewinn. Unglaublich, dass es sowas noch gibt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das zahlt sich bestimmt auch aus, weil LG hat zum Beispiel noch andere Geräte. Ja, und wer da sich gut behandelt fühlt, der wird vielleicht auch eine LG-Waschmaschine oder einen LG-Trockner oder einen LG-Mikrowelle oder LG-Fernseher oder LG-DVD-Player oder ja, gibt eigentlich fast alles von LG. Unglaublich. Nur keine Smartphones mehr. Gut, Redmi. K50 Pro. Ja, K50 Pro. Ihr habt es richtig gehört. Ist jetzt draußen. Wahnsinn. Und warum ist das K50 Pro das bessere Phone gegenüber dem Redmi K50? Ganz klar, weil das einen vernünftigen Prozessor drin hat. Nämlich, das hat einen Dimensity 9000 Chipsatz drin und haut auch gleich richtig zu. Performant und günstig. Ja. Übrigens, nicht nur das K50 Pro wurde vorgestellt, sondern auch das K50, also ohne weiteren Zusatz. Also weder Gaming Edition noch Pro, sondern einfach nur K50. Muss man ja aufpassen heutzutage. Ne? Also es gibt jetzt K50, K50 Gaming Edition und K50 Pro. Ja, K50 Pro, Daumen hoch, K50, Daumen hoch, K50 Gaming Edition, Daumen runter. Ja, so. So groß sind die Unterschiede, ja, Wahnsinn. Und das K50, das hat einen Dimensity 8100 Prozessor, also der quasi der kleinere Prozessor gegenüber dem Dimensity 9000, aber dennoch, wie wir letzte Woche schon gehört haben, ziemlich performant, unglaublich performant in dem Bereich, in dem Midrange-Bereich, eigentlich das schnellste, was man bekommen kann. Ich möchte fast sagen, das ist gar kein Midrange-Prozessor, sondern das ist ein High-End-Prozessor, etwas abgespeckt, ja. Unglaublich. Also Redmi scheint da wirklich eine interessante Auswahl jetzt gegeben zu haben. Entsprechend auch ist die Ausstattung von diesem Gerät, jetzt muss ich gerade mal noch gucken, schon mal hier diese Übersichtstabelle, jawohl, also hier wie gesagt ein Dimensity 9000 Chipsatz drin, 6,67 Zoll Display mit 1440 mal 3200 Pixeln, ja, nicht schlecht, und 108 Megapixel Kamera, ja, wow, auch das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, als Hauptkamera 108 Megapixel, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, das ist natürlich nicht ganz so toll, und 2 Megapixel Makrokamera, mit der kann man eigentlich ja, nichts anfangen, Dual LED Tone Flash, ja, HDR ist eigentlich Standard, 4K bei 30 Frames pro Sekunde aufzunehmen, Video, ja, und 1080p bis zu 120 Frames pro Sekunde, 720p bis 960 Frames pro Sekunde, ganz cool, 20 Megapixel Selfie-Kamera, 8 GB RAM, beziehungsweise 12 GB RAM, also die beiden Versionen gibt es, mit von 128 GB bis 512 GB RAM. Ihr habt es richtig gehört, auch das richtig gut. Ist natürlich gekoppelt, also 128 GB und 256 GB gibt es nur als 8 GB Version, was Sinn macht. 256 GB gibt es aber auch als 12 GB Version, 512 GB auch nur als 12 GB Version. UFS 3.1 RAM, also richtig Power. Nicht schlecht, und damit ist das Gerät eins von den sehr interessanten Geräten im High-End-Bereich. Und trotzdem kostet das Gerät in der kleinsten Ausstattung 430 Euro, was natürlich super gut ist. Das muss man klar sagen. Eine wunderbare Sache. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Die größte Variante hier mit 12 GB Speicher und 512 GB RAM kostet $630. Da könnte man auch umrechnen, einfach so in Euro. Und das ist super. Das ist super. Ja, das ist ja richtig Wahnsinn. Ja, nicht schlecht. Und damit sieht man ganz klar, dass hier die mit diesem Dimensity-Prozessor auf dem richtigen Weg sind. Das von dem K50 habe ich jetzt eigentlich noch gar keine große, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich da noch was zusammen, gar keine große Info jetzt drüber. Also hier gibt es auch 8 und 12 GB RAM-Versionen, doch hier habe ich alles. Hat eigentlich das gleiche Display, die Kamera ist etwas schlechter, hier hat man maximal 48 Megapixel. Ja, und jetzt gucke ich nochmal schnell drüber. Ja, genau, 48 Megapixel, 8 Megapixel, 2 Megapixel, also das, die anderen Kameras bleiben gleich. Auch hier 20 Megapixel Selfie-Kamera. Und hier, Moment, gibt es Versionen, genau, 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM und eine 256 GB, 12 GB RAM Arbeitsspeicher. Das heißt, da gibt es keine 512 GB Storage Option. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das ziemlich identisch. Aber wie gesagt, mit dem 8100 Dimensity Chipsatz, also etwas langsamer, aber ehrlich gesagt, das kann ich hier absolut als Top-Gerät eben auch einordnen. Und das Gerät gibt es ab 340 Euro sogar. Also das ist ja richtig super gut. Und das wird dann eben sicherlich auch honoriert werden. Die 12 GB, 256 GB Storage Version gibt es für $440. Also unter Umständen 440 Euro, was super ist. Also Hut ab, nicht schlecht, was hier geboten wird. So, deswegen heißt es auch hier, ne, warum mehr bezahlen? Das K50 Pro ist so günstig, und deswegen überschlagen sich hier auch schon einige wegen diesem guten Preis. Und ich kann es absolut verstehen. Was wir da für Power kriegen, absolute Flaggschiff-Qualität für so wenig Geld, das ist schon nicht schlecht, und das ist der erste Kracher des Jahres, würde ich mal sagen. Das ist der richtige Kracher des Jahres am Anfang, denn wo hier alles so nach oben geht preismäßig und die Firmen jetzt wirklich alles Mögliche probieren, High-End auch High-End-Kohle daraus zu machen, ne? Wie Xiaomi beispielsweise, kommt eben hier die Untermarke von Xiaomi Redmi und macht es dann eben quasi vor, wie es geht. Und ja, okay, macht anscheinend Sinn. Xiaomi, die Prestige-Marke offenbar jetzt, ja, also hier, ne, wo man dann zeigt, ne, also hier teure Phones, ja, und Redmi, die vernünftige Marke, die sagt hier, ne, du hast ein super geniales Gerät, bist aber nicht so doof, dass du unnötig viel Geld dafür raushaust. Ne? Nicht schlecht, kann man lassen. So, dann haben wir noch ein Realme 9 Pro Plus. Ja, Auch das ist zumindest mal erwähnenswert. Wobei es ist bei dem Preis von diesem Redmi K50 ist das schon schwierig hier für das 9 Pro Plus was zu reißen. Also gleich vorneweg, ich kann euch den Preis gar nicht sagen, weil ich den noch nicht kenne. Der ist noch nicht geleakt worden, noch nicht gesagt worden offiziell. Aber der muss schon ziemlich günstig sein, wenn man gegen das Redmi noch was machen will, noch was reißen möchte. Denn das Teil hat ein 6,4 Zoll Display, 2400x1080 Bildpunkte Auflösung, also deutlich schlechtere Auflösung, Super AMOLED Screen, ich meine, einen MediaTek Dimensity 920, so nicht 9920, und das heißt natürlich, das Teil ist ein echtes Midrange-Gerät und nicht mehr im High-End-Bereich einzuordnen, auch beim besten Willen nicht. Hat aber immerhin bis 8 GB, 256 GB Storage-Versionen, ja, und bietet als 16-Megapixel-Selfie-Kamera, 50-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Makro-Kamera, 4500 mAh-Akku und die Realme UI 3.0, die basiert auf Android 12, ist auch standardmäßig drin. 60 Watt Fast Charging, ja, wer das wissen will. 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und einen 3,5 mm Klinkenstecker macht das Gerät natürlich dann wieder für ein paar Leute mehr interessant. Ja. Denn, ja, wie gesagt, für den Midrange-Bereich ist das gar nicht mehr so schlecht. Und bei Geekbench sind die Werte eigentlich ganz okay. Natürlich. Man darf da nicht vordere Platzierung erwarten, aber so schlecht ist es nicht. 810 im Single-Core-Test und im Multicore 2323, das ist schon ganz ordentlich. Compute-Modus 2866. Ich finde es eigentlich durchaus okay. Ja. Also da kann man nichts meckern dagegen. Naja. Nun gut, also, Realme hat aber wie gesagt hier einen schweren Stand gegen Xiaomi und deswegen bin ich mal gespannt, gegen Redmi, und deswegen bin ich mal gespannt, wie das preislich dann positioniert wird, wenn wir den Preis wissen. Also, ich muss sagen, wenn es nicht weniger als 300 € ist, dann würde ich auf jeden Fall das K50 dem vorziehen. Ich habe manchmal bei manchen Schlagzeilen, denke ich, als wirklich, was versprechen die sich davon? Google und McLaren haben einen Deal vereinbart. Auf den McLaren F1 Autos ist jetzt ein Android-Logo. Ich frage mich, was bringt das dann? Es gibt wirklich so viele Autosport-Android-Fans? Ich weiß nicht, ob das nicht, also ob da nicht zu wenig Interessengruppenüberlagerung stattfindet. Ja? Also wenn es noch die Formel E gewesen wäre, ja, da hätte ich das noch verstehen können. Aber Formel 1, gut, ich meine, die rüsten jetzt auch teilweise auf elektrisch um. Da wird es ja demnächst Änderungen geben. Ja, und die werden auch Hybride und so weiter fahren lassen. Aber, naja, okay, aber ich meine, das ist, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht der richtige Platz für ein Android, für eine Android-Werbung. Ja, also, Naja, mal sehen, schön sieht er ja aus, dieser Rennwagen, aber ob das jetzt wirklich was bringt. Ich weiß nicht, ich find, das ist rausgeschmissen Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist rausgeworfenes Geld. Aber Google scheint ja sich mit Werbung auszukennen. Könnte man meinen, was aber nicht stimmt, offenbar, denn sonst hätten sie auch mit ihren Produkten immer wieder bessere Werbung gemacht und haben sich ein ums andere Mal in die Nesseln gesetzt. Aber okay, gut, mal sehen, vielleicht ist es ja hier anders. Und Jetzt werden die Rennsportfans reihenweise Android-Geräte kaufen, weil McLaren ja jetzt hier das Android-Logo drauf hat. Außer man ist natürlich kein McLaren-Fan, dann ist das jetzt ab sofort Android, ne, das Böse und so weiter. Ja. Honor Magic 4 Ultimate Edition hat es geschafft, in die Top DxOMark-Rankings zu kommen. Yay! Wundern tut es mich nicht, denn die Kameras sind immer noch ziemlich gut von Honor. Ehemals waren die ja mal mit Huawei zusammen, das ist aber schon längst vorbei. Und somit sind eben diese jetzt, naja, sagen wir mal, aufgeteilt. Endgültig, richtig, und das macht sich allerdings auch in anderen Sachen, in anderen Bereichen bemerkbar, negativ bemerkbar, aber hier positiv offenbar, ne? Die Kameras immer noch, denn das Honor Magic 4 Ultimate hat tatsächlich den ersten Platz eingenommen, Leute. Ihr habt es richtig gehört, das beste Kamerafon ist jetzt offiziell das Honor Magic 4 Ultimate. Auf Platz 2 kommt das Huawei P50 Pro, das aber im Gegensatz zum Honor keine Google Services hat. Xiaomi Mi 11 Ultra auf Platz 3, dann kommt das Mate 40 Pro Plus auf 4 und das Apple iPhone 13 Pro auf Platz 5. Zusammen übrigens mit dem Apple iPhone 13 Pro Max. So sieht das also aus. Was kann man da entgegnen? Also ich guck mal jetzt hier. Die alte Allianz Honor Huawei hat 1, 2, 3, 3 Geräte in den Top 10 drin. Ja. Und das spricht Bände. Die waren ja immer sehr, sehr gut. Immerhin hat hier Honor. Moment mal, halt, Moment, Augenblick. Honor, 1, 2, 3, 4. 4 Geräte in den Top 10. Ha, ich habe das Honor ja vergessen. Ich habe ja gesagt, die Allianz, ne? Die alte Allianz, Honor und Huawei. Hier war es offenbar klug, dass sie die vorhandene Technik noch weiter genutzt haben, um hier die Kameras von der Qualität her ganz weit oben zu lassen. Aber der Wermutstropfen ist, das Ding ist natürlich zu teuer, hat außerdem auch noch den Snapdragon 8 Gen 1 drunter. Mal sehen, wie lange man da die Kamera benutzen kann, ohne dass die und dass das Probleme gibt. Haben wir ja auch schon gesehen beim Snapdragon 888 beispielsweise teilweise. Hier ist aber der Preis das größte Problem. $1,260, damit ist das Ding natürlich unter ferner Liefen. Und das ist eben nicht mehr Honor. Das ist nicht mehr Honor. Honor hat immer die beste Technik zum besten Preis gebracht, dass einem die Ohren geschlackert haben. Ja. Honor View 20, sage ich hier, ne, immer noch super performant. Deswegen ist es schon ziemlich traurig, was da jetzt draus geworden ist, denn ich sehe da nicht, dass man hier ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, es hat die beste Kamera, aber ist es so viel besser als die Geräte, die dann auch noch günstiger sind? Ist es auch nicht. Ab einem gewissen Punkt sind die Unterschiede wirklich nur noch sehr, sehr gering. Ja, und naja, ich meine, man muss da schon was bieten dann, wenn man so teuer ist. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, was man da überhaupt bieten sollte, damit dieser Preis gerechtfertigt ist. Ich finde es einfach nur ein Wahnsinn, ja, für ein Smartphone, das sehe ich nicht ein, ja, weil die Technik muss günstiger werden, nicht teurer. Ich habe da wirklich eine Abneigung dagegen und das wäre das Ende von jeder technischen Entwicklung, schnellen technischen Entwicklung. Wenn wir jetzt anfangen, Hightech immer teurer werden zu lassen, dann wird es so eine schnelle Entwicklung nicht mehr geben, mit allen Konsequenzen, die die Menschheit dann hat. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte. Manche denken ja, es wäre gut, wenn die technische Entwicklung da langsamer würde. Aber meiner Meinung nach, das Gegenteil ist der Fall, denn mit den bestehenden Techniken können wir die aktuellen Probleme der Menschheit nicht lösen. Das heißt, das würde so nicht weitergehen. Wir brauchen bessere Technologien, ja, die auch umweltfreundlicher sind, die effektiver sind und auch die Probleme lösen, die wir noch nicht haben, nämlich, dass wir zum Beispiel irgendwann auch den Planeten verlassen müssen, ja, in weiter, weiter Zukunft. Aber die Grundlagen, die werden immer gelegt, jeden Tag werden die Grundlagen gelegt. Ja, und wenn wir das übersehen, irgendwann müssen wir dann, und es geht nicht. Und dann kann man jetzt hingehen und können sagen, so, jetzt brauchen wir die Technik, jetzt können wir sie anfangen zu entwickeln. Nö, das geht so nicht. Die muss dann schon so weit entwickelt sein, dass man dann den letzten Schritt machen kann. Ja. Und so ist es aber auch nicht nur mit diesem endgültigen, mit der Ultima Ratio, wir verlassen den Planeten, sondern das ist auch mit vielen anderen Sachen so, ja, wo wir eben die Hightech brauchen. Und wenn ihr jetzt denkt, was ein Smartphone mit der Hightech, wie zum Beispiel ein Kernfusionsreaktor oder Ähnliches zu tun hat, ja, dann sage ich nur dazu, das technische Know-how, das Verständnis in der allgemeinen Bevölkerung muss größer werden. Und das haben bisher die Smartphones eigentlich ganz gut gemacht. Wenn man sich mal überlegt, welche Leute jetzt bereits ein hochkompliziertes Smartphone benutzen, wo man, also welche Altersgruppe zum Beispiel, wo man vorher gedacht hat, oh ja, was, hoffentlich können die das normale Telefon wählen, wissen, was das bedeutet und so weiter. Ja, oder ja, früher, ne, konnte man immer den Videorekorder programmieren. Könnt ihr euch das noch erinnern, wenn die Eltern damit gekämpft haben, einen Videorekorder zu programmieren? Ne? Heutzutage ist das zumindest mal kein Problem mehr. Ne? Da geht es manchmal sogar die Programmierung über das Smartphone vonstatten. Ja, unglaublich. Ja, so ist das. Und von daher ist das auch wichtig, denn man setzt ja die Grenzen dann immer weiter. Ja, und das ist übrigens ein Grund, warum man in Japan zum Beispiel bereits wesentlich fortschrittlicher ist und mit Systemen, die auch wirklich den Menschen was bringen, arbeiten kann, die es bei uns noch nicht mal im Ansatz gibt. Uns ist es nicht bewusst, wir lachen immer so ein bisschen, wenn man das dann sehen, so in Japan, wie dann zum Beispiel so ein kleiner Roboter rumfährt im Altersheim und den Senioren dann eben ein bisschen Freude schenkt. Ja, die finden es ganz gut. Für uns ist das vielleicht eine Horrorvorstellung. Warum? Weil wir eben gedanklich da noch nicht so weit sind. Die finden es richtig gut, weil das gibt es Vorteile. Der Roboter kommt, bringt einem die Tabletten, ja, unterhält einem ein bisschen, ja, ist freundlich, ja, und so weiter und so weiter. Und für uns, wir sehen da nur die negativen Geschichten, aber das kommt eben dadurch, weil wir eben noch nicht von der Akzeptanz her noch nicht so weit sind. Ja, und das ist ziemlich traurig, finde ich. Sehr, sehr traurig. Ja. Egal, okay, da könnte ich jetzt noch ein ganzer Podcast alleine drüber reden. Also eine eigene Sendung machen oder so. Ne? Es wäre mal was für die Rios Wochenzig vielleicht, ne? Mal sehen. Okay, Realme GT Neo 3 ist ja auch noch da. Ja? Das soll am 22. März kommen. Und das Neo 3 kommt ebenfalls mit einem Dimensity 8100 Prozessor und 150 Watt Fast Charging. Wahnsinn. So, und hier 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1000 Hertz Touch Sampling, auch das nicht schlecht. Und sieht zumindest mal stylisch aus, hat Rallye-Streifen. Back to the 80s oder retro cool, ja, wie man es sehen will. Jedenfalls sieht es mal nicht so langweilig aus wie 95% aller anderen Smartphones. 6,7 Zoll Display, ja, mit Full HD AMOLED, das ist nicht schlecht. Und somit bin ich auch da drauf gespannt. LPDDR5 RAM hat es übrigens und UFS 3.1 Storage. Wie viel, da weiß man das noch nicht genau. Nee, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich werde das natürlich vielleicht dann, Moment, heute haben wir da, ja, auf jeden Fall. Ne? Die haben es mal wieder gut gemacht. Ne? Also morgen wird es vorgestellt. Heute ist der Netcast, ja klar. Ne? Aber nächste Woche kann ich euch dann die genaueren technischen Daten berichten. Auch wie gesagt, der Prozessor, den weiß man schon, da haben wir jetzt die 8100, von daher weiß man so ungefähr, wie man das einordnen kann. High-End, aber unter den Geräten mit dem Dimensity die 9000, so in etwa in dem Bereich, so knapp, ganz, ganz knapp unter dem Snapdragon 8 Gen 1. Und da weiß man es zumindest mal so. Aber ansonsten, und vor allem auch mit dem Preis, da muss man natürlich abwarten, wobei ich beim Realme GT Neo 3 relativ sicher bin, dass auch der Preis ganz okay sein wird. Android 13, eine Sache, ja, das kam heute irgendwie so, boop, was, Android 13, ist das jetzt schon ein Ding, worüber gesprochen wird? Okay, gut, ich meine, Developer Preview ist draußen, aber naja, jedenfalls die Neuerung, die jetzt momentan groß in den Tech-News-Dinger drin stehen, ist mal wieder etwas, da lässt es mich kalt erschaudern, weil ich denke, okay, das bedeutet also, Android 13 hat sonst nichts zu bieten. Also wenn die Screenshots da richtig sind, wird es auch optisch da kaum Änderungen geben. Weiß allerdings nicht, ob das einfach nur von Android 12 Screenshots sind, wo dann ein 13 drauf gemacht wurde oder so, keine Ahnung. Aber die Hauptfunktion, die immer hier diskutiert wird, ist dann das Monitoring von Apps, um viel, also hohen Akkuverbrauch zu signalisieren. Da gibt es eine Warnung. Denke ich, okay. Also das ist das, was ich schon seit Jahren habe. Vielleicht auch, weil es kein Stock Android ist. Ja, ich gehe mal davon aus, aber das ist eigentlich ziemlich Standard mittlerweile. Und die Dinger nerven. Zum Glück konnte man die ausschalten, außer beim OnePlus Nord 2 5G. Da kann ich sie nicht ausschalten. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe keine Energie. Ich kann die Pro-App nicht abschalten, diese Warnung. Was soll das? Jetzt kriege ich immer und immer und immer wieder diese Warnungen. Es interessiert mich aber nicht. Bei mir dürfen manche Apps eben so viel Strom verbrauchen, wie sie wollen. Das ist mir doch egal, weil das sind die wichtigsten Apps. Dann nützt mir auch nichts, wenn ich eine Warnung bekomme. Was soll ich denn da machen? Ich muss dann sagen, okay, ich werde gewarnt. Ja, und jetzt? Soll ich die jetzt deinstallieren oder was? Geht nicht. Das sind die wichtigsten Apps, die ich überhaupt benutze. Deswegen haben die auch volle, wie sagt man, volle Zugriffsberechtigung. Die werden automatisch gestartet. Das Auto-Start-Apps sind das. Da wird kein Batteriemanagement aktiviert. Und die dürfen auch nicht abgeschossen werden vom Smartphone. Auch die Funktion ist deaktiviert. Und somit bleiben die natürlich immer im Hintergrund vom Start des Telefons bis zum Abschalten des Telefons immer. Und das sollen die auch. Und da brauche ich auch keine Warnung zu bekommen. Aber die Warnung kann ich nicht abschalten. Und jetzt lese ich, dass das eine der anscheinend wichtigsten Funktionen von Android 13 ist, dass eben genau diese nervigen Batteriewarnmeldungen kommen. Leute, es wäre schön gewesen, wenn ich jetzt gelesen hätte, man kann die auch garantiert abschalten, diese nervigen Warnungen. Das wäre schön. Also manchmal weiß ich auch nicht, was das noch soll hier, ne? Aber okay, ich meine, ich habe bei Android 13 auch erwartet, dass es nur ein Wartungsupdate von Android 12 ist. Macht ja auch Sinn. Ich meine, die große Designänderung bei Android 12, die kann man ja nicht jede OS-Version machen. Wäre ja vollkommen unsinnig. Und von daher finde ich das schon ganz okay, wenn es eben jetzt ein gutes Wartungsupdate gibt, wo vielleicht ein paar Probleme von der Benutzung oder von was auch immer gefixt werden und das im Großen und Ganzen designmäßig vor allem eben bleibt, weil Material U ist eins von den besten Ideen seit vielen Jahren, die Google hatte bisher. Ich bin froh, wenn das dann weiter implementiert wird. Vielleicht sehe ich dann auch mal die Errungenschaften von Material U, weil OnePlus hat ja angekündigt, dass es dieses OxygenOS wieder mehr auf Stock Android gehen soll. Ob ich das jemals sehen wird, weiß ich nicht, weil nämlich das für OxygenOS 13 angekündigt ist. Und vom Namen her würde ich mal sagen, das heißt, es basiert auf Android 13. Ich weiß nicht, ob das OnePlus 5G jemals Android 13 bekommt, weil das ist jetzt noch auf Android 11. Und so habe ich es ja auch gekauft. Und naja, also da werden wir mal sehen. Zwei OS-Updates, da müsste ich schon arg Glück haben bei OnePlus. Wenn ich da in den Genuss käme. Ich kann es eigentlich kaum abwarten. Vielleicht geben die sich einen Ruck und machen schon beim Android 12 ein Update der Oberfläche von OxygenOS, sodass ich etwas schneller in den Genuss bekomme von dem Near Stock Android, was die ja versprochen haben. Da wollen die wieder hin. Die geben offenbar auf, diese Versuche, das was Eigenes hier zu machen und sagen, nee, wir wollen schon am Stock Android wieder bleiben und machen quasi im Prinzip die ganzen Designänderungen rückgängig. Back to the Roots finde ich gar nicht so schlecht, weil ich habe nichts gegen Stock Android. Wenn ich was anderes will, kann ich mir jederzeit das Handy so einrichten, dass es aussieht, wie ich Bock habe. Da muss nichts an Design von der Firma selbst sein, sondern dann kann das eben das Stock Android sein. Wenn ich was anderes will, nehme ich was anderes, ganz einfach. Cool. Huawei Mate 40 kriegt jetzt ein Dimensity 1000 Plus, wird aber unter einer anderen Marke verkauft. Ich weiß nicht, das sieht man doch, wie es um Huawei momentan steht. Da wird ein altes Gerät sozusagen jetzt neu verkauft, weil man eben diesen Kirin 9000E offenbar jetzt auch nicht mehr hat. Ja, das waren ja Restbestände, ihr wisst, ne? Handelsstreitigkeiten, Handelsembargo und was weiß ich noch alles, Erpressung von Huawei und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Und deswegen können die einfach keine Prozessoren mehr herstellen, weil die Amerikaner gesagt haben, nein, da haben wir Patente drauf, auf diese Fertigungstechniken haben wir Patente und das dürft ihr nicht mehr benutzen, weil ihr nicht so das macht, was wir wollen von euch. So, ganz einfach. Deswegen gehen die Kirin-Prozessoren zur Neige. Und das ist jetzt offenbar auch mit dem 9000E der Fall. Was ist das für ein Prozessor? Das waren minderwertige 9000er-Prozessoren, Kirin 9000er, also mit leichten Fehlern. Ist aber nicht besonders schlimm. Die sind nicht etwa defekt, sondern die haben eben nicht die versprochene Leistung von dem Kirin 9000 normal. Also wird daraus ein Kirin 9000E. Somit konnte man viele Prozessoren wiederverwenden, die man eigentlich sonst in den Müll werfen müsste, also gut. Ja. Aber jetzt gehen die eben auch zur Neige und jetzt wird eben der MediaTek Dimensity 1000 eingesetzt. 1000 Plus, genauer gesagt. Aber wie verzweifelt man dadurch ist, weil der Dimensity 1000 Plus ist jetzt nicht irgendwie ein besserer Prozessor als der Kirin 9000i. Ganz und gar nicht. Also, ist eher ein Downgrade. Also der Chip hat schafft bei Geekbench 5 etwa 3000 im Multicore-Modus und etwa 800 im Single-Core-Modus. Da sieht man mal, wie hoffnungslos das Teil schon dann unterlegen ist zu den momentanen sehr, sehr günstigen Geräte, ja, unter 500 Euro deutlich, ja, von anderen Anbietern neue Geräte. Und der Kirin 9000 beispielsweise, der hat 3600 bekommen und 950 im Single-Core-Test. Und es ist also ein deutlich langsamerer Prozessor. Und nur damit ihr das versteht, also ich bin ja Dimensity-Fan, ja, aber der Dimensity 1000, der ist nicht im High-End-Bereich angesiedelt, aber das Mate 40, das war ja eigentlich ein High-End-Gerät. So. Und hier das OnePlus 5G, Nord 2 5G, das hat ja ein Dimensity 1200er Prozessor. Also selbst das ist noch wesentlich schneller. Okay. Offenbar hat sich da auch jemand bei Huawei Gedanken gemacht und gesagt, okay, also das können wir doch nicht unseren Kunden anbieten. Das geht doch nicht. Und deswegen wird es jetzt unter anderem Namen verkauft, nämlich unter TD-Tech. TD-Tech oder TD-Tech. Ja. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was das in Euro umgerechnet ist. Ja, und dann sehe ich, das ist umgerechnet 526 Euro. Und das sind ja auch noch direkte Umrechnung von den chinesischen Yuan. Und das heißt, man kann eigentlich sagen, dass das mindestens 799 Euro kosten würde bei uns. Mindestens. Wisst ihr, das ist so traurig, ja, dass, also, ich weiß nicht, da ist jedes Midrange-Gerät schneller, besser und weniger als die Hälfte kostet das Teil. Und das ist wirklich also ein Zeichen dafür, dass es sehr, sehr, sehr schlecht steht um die Smartphone-Sparte von Huawei. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, dann noch was, Freudiges und Trauriges, also freudig. Die Google I.O. findet am 11. Mai 2022 statt. Ja, zum Glück nur mit wenigen Besuchern, also nur Mitarbeiter von Google haben da die Möglichkeit, und das auch nur begrenzt, vor Ort teilzunehmen. Google ist ja nicht so wahnsinnig wie hier manch andere und deswegen haben die natürlich das hauptsächlich virtuell gemacht, wollten aber auf einen kleinen Event vor Ort, nämlich wieder im Amphitheater, im Shoreline Amphitheater. Moment, heißen die wirklich Shoreline? Nein, Moment, Shoreline ist doch was anderes, oder? Oder heißen die Shoreline? Egal, nee, oder? Egal, ich bin, glaube ich, schon wieder bei Uncharted oder sowas. Aber auf jeden Fall okay, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und wir haben das richtig gemanagt. Top, also das Datum können wir uns vormerken. 11. Mai, da gibt es wieder jede Menge Live-Übertragungen, virtuelle Workshops und so weiter und so weiter. Wird cool werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber kurz vor dem jetzt, und ich meine, es ist ja jetzt schon kurz vor dem, es wurden jetzt alle Android-Statuen abgebaut. Ja, weg. Die haben alles weggeräumt. Sogar Google-Mitarbeiter sind entsetzt und twittern wilde Sachen. Ja? Und einer schreibt zum Beispiel, er hat ein besonderes Goodie jetzt erwartet, weil ja die I.O.-Ball ist, ja, und so weiter. Ja? Aber was er jetzt bekommen hat, war also eine wüde Östenei und Ruinen. Ja. Eine öde Wüstenei und Ruinen, genau. So ist es sehr krass, oder? Postapokalyptisch heißt es, würde es jetzt aussehen dort. Und der Platz ist jetzt einfach nur leer. Ja, keine Android-Statuen mehr. A Wasteland hat einer geschrieben. Also, die Leute sind entsetzt. Ja, entsetzt. Und warum man das gemacht hat, ich weiß es nicht, vielleicht auch deswegen, weil es eben ja gar keine Codenamen mit Süßigkeiten mehr gibt. Ja, ich glaube, das letzte war doch, was war denn das? Oreo Pie? War das Pie? Ich glaube, es war Pie, wenn ich es richtig weiß. Ja, und jetzt ist da nichts mehr drin. Ah, weiß noch, ist euch das überhaupt aufgefallen? wurde vielleicht mal erwähnt, ja, nichts mehr, Süßigkeiten. Komisch, eigentlich schade, ich fand es immer lustig. Keine Ahnung, warum das, vielleicht war es den Spießern von Alphabet, den spießischen Aktionär mit Krawatten und so, ja, war das wohl nicht ernst genug, nicht seriös genug und hier das mit Süßigkeiten, Codenamen, wenn es Codenamen gibt, dann dürfen die nicht nach außen kommen, das sind Betriebsgeheimnisse, ja, was soll denn das, ja, wer dagegen verstößt, der kriegt eine Armada von Anwälten auf den Hals gehetzt und, weiß nicht, so ungefähr kann ich mir das vorstellen, ne, die Spießer vom Vorstand und deswegen ist wieder eines, was Android menschlicher gemacht hat, ja, versteht ihr, Android menschlicher, hallo Data, ist wieder, weggemacht worden, statt lustigen Statuen jetzt nichts mehr. Statt schönen Codenamen, wo schon im Monate vorher, manchmal sogar ein Jahr vorher schon spekuliert wurde, wie könnte denn die neue Android-Version heißen? Ja. Weiß noch, könnt ihr euch noch erinnern, wie die Leute da als spekuliert haben drauf, ne, was es dann geben könnte als nächstes. Und, ne? Ich fand das immer sehr, sehr schön, aber es ist alles weg. Jetzt gibt's nur noch Android 11, 12, 13, 12L. Ja, ja. Nummer 12L. Oder Nummer 11, melden sich bei 12 und holen sie ihre Papiere. So irgendwie, weiß nicht, hätte ich fast schon militärisch schon. Nun gut, also, keine Statuen mehr, schade. Vielleicht planen sie ja noch was, ich weiß nicht. Mitarbeiter von Google, lehnt euch auf gegen Alphabet und macht Android wieder lustiger. Gut, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Diesmal ist es ein Spiel oder Spiele. Auf jeden Fall ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Fast schon zu ungewöhnlich. Aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Es ist noch in einem frühen Entwicklungsstadium, ja. Dieses Spiel Super Retro Mega Wars. Ja, wer jetzt ein Grafikfeuerwerk erwartet, der wird schwer enttäuscht werden. Nein, es sind tatsächlich echte Retro-Games, die da gezeigt werden. Ja? oder die man spielen kann. Sowas wie Asteroids, aber wirklich Asteroids mit Outline-Grafik, ja, oder wie nennt das, wie hat das nochmal, Missile Destroyer oder wie hat das nochmal gesagt, Missile Commander, ja, wo so Strahlen darunter kommen, ne, und ihr müsst da mit so Explosionen diese Strahlen aufhalten, damit sie eure Städte nicht zerstören, dann sowas wie Snake, ja, kennt es von den Nokia-Handys zum Beispiel, ja, eine ganz simple Version von Tetris, alles in Monochrom, keine Farbe, ja, und so weiter. Ich glaube, demnächst soll sogar Space Invaders, das war, glaube ich, auf der Liste, da gibt es nämlich eine Liste, wo man also quasi seine Meinung äußern kann, was denn als nächstes integriert werden soll. Das soll nämlich immer weiter ausgebaut werden. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass dies wirklich absolut uralt wirkende Retro-Games sind, also so wie im Original beispielsweise. Ja. Und das dürfte manchen dann doch sehr stark abschrecken, weil heutzutage wird ja alles Mögliche als Retro verkauft. Das hat eigentlich mit Retro dann gar nichts mehr zu tun, nur weil etwas Blockgrafik hat. Ja, auch ich sag dazu, so ein Retro-Look, okay, aber es ist nicht echt, nicht wirklich Retro. Das hier ist Retro. Da könnt ihr euch drauf verlassen. So haben die Spiele ausgesehen vor, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten. So sieht's aus. Es wird, wie gesagt, manche schocken, aber es gibt ein Goodie, was da drin ist. Und zwar, die Games haben Multiplayer-Funktionen. Ja, und das ist genau das Tüpfelchen auf dem i. Man kann mit anderen Leuten zocken, diese unglaublich schlechten, grafisch furchtbaren Games, ja, die immer noch Spaß machen. Ne? Und von daher hat es dann wieder einen gewissen Reiz, auch für die Leute, die jetzt da dem Simplen so jetzt nichts abgewinnen können. Ich finde es allerdings sehr, sehr cool. Mir gefällt auch das Tetris. Wenn auch, wie gesagt, es ist nicht das Tetris, das ihr erwartet. Ja, so mit verschiedenen Farben oder Schraffierungen, das kann man vergessen. Das sind einfach nur Blöcke. Ja, also so. Aber trotzdem, ja, ganz cool. Und wie gesagt, vielleicht kommt demnächst was zu Space Invaders, ist vorgesehen und man diskutiert, ob nicht auch Pac-Man integriert werden soll, wie sie das allerdings ohne Farbe machen wollen. Das fände ich schon schade. Also da müsste zumindest mal ein bisschen Farbe reingebracht werden für Pac-Man. Da bin ich eigentlich absolut dafür, dass man da was machen sollte. Und naja, okay. Aber trotzdem, das Spiel ist absolut kostenlos. Ist bei F-Droid erhältlich. In dem kostenlosen Open Source Store. Könnt ihr direkt downloaden oder ich empfehle euch, über die F-Droid App zu gehen. Dann kriegt ihr auch aktuelle Updates immer. Und dann könnt ihr das zocken. Alles für Umme, alles Open Source und ja. Spaß auf jeden Fall. Super Retro Mega Wars. Cool. Und denkt dran, Arbeit in der Mache. Ja. Oder so. Wie heißt es? Work in Progress. Genau. Genau. Ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Danke, dass ihr zugehört habt. Ihr findet wie immer die Shownotes in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssten die sein. Die könnt ihr aufklappen oder es sind vielleicht schon auf dem Screen. Und dort findet ihr Links und weitere Informationen zu den Themen, die heute behandelt wurden. Und ich denke, das sind dann doch wieder eine Menge geworden. Ja, heute war zumindest mal im Android-Bereich, diese Woche war mindestens mal im Android-Bereich was los. Ja, im Gegensatz zu dem anderen Tech-Podcast, da Reviews wollen sich da mal nämlich nichts groß los. Naja. Also dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Androids rule that world.